Verstehst, so viel Liebe gibst du dem Mann und hast nichts mehr in dir selbst drin. Bedank mich bei dir, ohne zu wissen, was ich sagen soll, wie du es besser verstehst. So viel Liebe gibst du dem Mann und hast nichts mehr in dir selbst drin.